Abschnitt 21 aus Mark Twains Ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Christoph Stangenberg. Mark Twains Ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Der gestohlene weiße Elefant, dritter Teil. Am nächsten Morgen waren die Zeitungen ebenso voll von Theorien wie am vorhergehenden. Sie brachten ausführlich alle uns bekannten tragischen Ereignisse, dazu noch eine Menge weiterer telegrafischer Berichte, die sie von ihren Korrespondenten erhalten hatten. Spalte auf Spalte begegnete ich herzzerreißenden Artikelüberschriften. Der Grundton derselben war stets derselbe. Etwa wie folgt: Der weiße Elefant ist los. Er schreitet weiter auf seinem verhängnisvollen Marsche. Ganze Ortschaften verlassen von den entsetzten Einwohnern. Furcht und Schrecken gehen vor ihm her. Tod und Verwüstung folgen ihm. Diesen nach die Detectives. Scheunen verwüstet, Werkstätten beraubt, Ernten verzehrt, öffentliche Versammlungen gesprengt, begleitet von Blutszenen, die nicht zu beschreiben sind. Berichte von 34 der ausgezeichnetsten Detektivpolizisten. Bericht des Inspektors Blunt. »Ah«, rief Inspektor Blunt der Erregung nahe, »das ist prächtig. Das ist die größte Leistung, die je eine polizeiliche Organisation vollbracht hat. Die Welt wird davon sprechen.« Für mich aber gab es keine Freude. Mir war zumute, als ob ich all diese blutigen Verbrechen begangen hätte und der Elefant mein unverantwortliches Werkzeug wäre. Und wie die Unfallliste angewachsen war. In einem Orte hatte er sich in eine Wahl gemischt und 5 Agitatoren getötet. Er hatte dieser Tat die Vernichtung 2 armer Teufel folgen lassen. Armer O'Donohue, armer McFlanagan, die erst am Tage vorher in der Heimat der Unterdrückten aller Länder eine Zuflucht gefunden hatten und im Begriffe waren, zum ersten Male das kostbare Recht amerikanischer Bürger an der Urne auszuüben, als sie niedergeschmettert wurden von der mitleidlosen Hand der Geißel Siams. An einem anderen Orte hatte er einen verrückten Sensationsprediger niedergerannt, der eben für die nächste Saison seine heroischen Angriffe auf den Tanz, das Theater und ähnliches Teufelswerk vorbereitete. In einem dritten Orte hatte er einen Blitzableiter-Agenten erschlagen. Und so ging die Liste weiter und wurde immer blutiger und herzzerreißender. 60 Personen hatte er getötet, 240 verwundet. Alle Berichte legten vollgültiges Zeugnis ab von der Tätigkeit und dem hingebenden Eifer der Detectives und alle schlossen mit der Bemerkung, dass 3x100.000 Bürger und 4 Detectives das schreckliche Wesen sahen, sowie dass er 2 von letzteren ums Leben brachte. Nur mit Angst hörte ich von Neuem das Ticken des Telegrafenapparates. Es regnete förmlich Depeschen, aber glücklicherweise rechtfertigte ihr Inhalt meine Befürchtungen nicht. Es stellte sich bald heraus, dass jede Spur des Elefanten verloren war. Der Nebel hatte es ihm ermöglicht, sich unbemerkt ein gutes Versteck zu suchen. Telegramme von Punkten, die lächerlich weit entfernt waren, berichteten, dass man zu der und der Stunde eine ungeheure trübe Masse durch den Nebel habe schimmern sehen. Es sei das unzweifelhaft der Elefant gewesen. Diese trübe, ungeheure Masse hatte man in New Haven, in New Jersey, in Pennsylvania, im Staate New York, in Brooklyn und sogar in der City von New York selbst gesehen. Immer aber war die trübe, ungeheure Masse rasch wieder verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Jeder von den Hunderten über diese ungeheure Landstrecke zerstreuten Detectives sandte stündlich seinen Rapport und jeder hatte eine Spur, verfolgte sie und war dem Elefanten dicht auf den Fersen. Aber der Tag verging ohne weiteres Resultat. Ebenso der nächste Tag, der dritte desgleichen. Die Zeitungsberichte mit ihren nichtssagenden Tatsachen, ihren Spuren, die zu nichts führten, und ihren blendenden, sinnverwirrenden Theorien fingen an, langweilig zu werden. Auf den Rat des Inspektors verdoppelte ich die Belohnung. 4 weitere eintönige Tage folgten. Dann kam ein schwerer Schlag für die armen, geplagten Detectives. Die Zeitungen lehnten es ab, ihre Konjekturen zu drucken und sagten kühl, lasst uns in Ruhe. 14 Tage nach dem Verschwinden des Elefanten erhöhte ich auf des Inspektors Rat die Belohnung auf $75,000. Es war das eine große Summe, aber ich wollte lieber mein ganzes Vermögen opfern, als mein Ansehen bei der Regierung einbüßen. Jetzt, da die Detectives in Nöten waren, begannen die Zeitungen über sie herzufallen und die beißendsten Sarkasmen gegen sie zu schleudern. Das war Futter für die Bänkelsänger. Sie kostümierten sich als Detectives und führten auf der Bühne die Jagd nach dem verlorenen Elefanten auf. Die Karikaturzeichner entwarfen Skizzen von Detectives, die das Land mit Feldstechern absuchten, während der Elefant hinter ihrem Rücken ihnen Äpfel aus den Taschen holte, und machten das Wappenzeichen der Detectives, ein weit geöffnetes Auge mit der Devise »Wir schlafen nie«, auf alle mögliche Weise lächerlich. Die Luft war geschwängelt mit Sarkasmen. Aber einen Mann gab es, der bei alledem ruhig, gelassen und unerschüttert blieb. Es war jenes eichenfeste Herz, der Inspektor Blunt. Sein kühnes Auge senkte sich nie, seine heitere Zuversicht wankte nie, er wiederholte nur, lasst sie spotten, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Meine Bewunderung für den Mann grenzte an Vergötterung. Ich war stets an seiner Seite. Sein Büro war ein qualvoller Aufenthalt für mich geworden und wurde es täglich mehr. Doch solange er es dort aushalten konnte, war auch ich entschlossen zu bleiben. Solang als irgend möglich. So kam ich denn regelmäßig und blieb zu jedermanns Verwunderung. Es war mir oft, als müsse ich davonlaufen. Wenn ich dann aber in jenes ruhige und anscheinend leidenschaftslose Antlitz blickte, hielt ich wieder stand. Etwa 3 Wochen nach dem Verschwinden des Elefanten war ich eines Morgens eben im Begriff zu sagen, ich werde die Segel streichen und mich zurückziehen müssen, als der große Detektiv diesen feigen Gedanken wieder zurückscheuchte, indem er einen neuen, meisterhaften Schachzug vorschlug, nämlich mit den Dieben einen Kompromiss zu schließen. Die Fruchtbarkeit der Erfindungsgabe dieses Mannes überstieg alles, was ich je erlebt, und das will etwas sagen, war ich doch mit den auserlesensten Geistern der Welt in Berührung gekommen. Er sagte, er sei der besten Zuversicht, dass er für $100,000 einen Kompromiss schließen und den Elefanten wieder erlangen könne. Ich sagte, ich würde am Ende die Summe aufbringen können. Aber was sollte mit den armen Detectives werden, die so wacker gearbeitet hatten? Er entgegnete, bei Kompromissen bekommen sie stets die Hälfte. Das beseitigte meinen einzigen Einwand, und so schrieb denn der Inspektor 2 Noten wie folgt. Werte Frau, Ihr Gatte kann sich viel Geld machen, und das ganz ohne Gefahr vor dem Strafgesetz, wenn er sich sogleich bei mir einfinden will. Chef Blunt. Von diesen beiden Noten sandte er die eine durch seinen vertrauten Boten an die wohlgeborene Frau Brick Duffys, die andere an die wohlgeborene Frau des roten McFadden. Innerhalb einer Stunde kamen folgende beiliegende Antworten zurück. Sie alter Narr, Brick McDuffy ist gestorben, schon vor 2 Jahren. Bridget Mahoney. Chef Nachteule, der rote McFadden ist gehangen und im Himmel seit 18 Monaten. Jeder Esel außer einem Detective weiß das. Mary O'Hooligan. Ich hatte das lange vermutet, sagte der Inspektor. Es beweist mir nur die nie irrende Schärfe meines Instinkts. Sobald ein Mittel sich als erfolglos erwies, war er nie um ein anderes verlegen. Er schrieb sogleich ein Inserat für die Morgenblätter, von dem ich eine Abschrift aufbewahre. A.XWBLV. 142 N. TJND-FZ 328 WMLG. OZPO, Bindestrich, Semikolon, 2, M, Ausrufezeichen, OGW, Punkt, MUM, Punkt. Lebt der Dieb noch, erklärte mir der Inspektor, so wird ihn das sicher an den gewöhnlichen Rendezvousplatz bringen. Es sei dies ein Platz, wo alle geschäftlichen Angelegenheiten zwischen Detectives und Verbrechern abgemacht werden. Die gesuchte Begegnung solle in der nächsten Nacht um 12 Uhr stattfinden. Bis dahin war nichts zu tun. Ich verließ also ohne Verzug und dankbaren Herzens das Büro. Um 11 Uhr in der nächsten Nacht legte ich 100.000 Dollars in die Hände des Inspektors und gleich darauf verabschiedete er sich, die heldenmütige, alte, ungetrübte Zuversicht in seinen Augen. Eine fast unerträglich lange Stunde schlich zu Ende. Da hörte ich seinen willkommenen Tritt, erhob mich keuchend und wankte ihm entgegen. Wie seine schönen Augen im Triumph glänzten. Er sagte, »Wir haben einen Vergleich geschlossen. Die Spötter werden morgen ein anderes Lied singen. Folgen Sie mir.« Er ergriff eine brennende Kerze und schritt voran, hinab in das ungeheure gewölbte Erdgeschoss, wo fortwährend 60 Detectives schliefen und wo jetzt etwa 20 Karten spielten, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich folgte ihm auf den Fersen. Er schritt rasch hinab in das düstere, ferne Ende des Platzes und in dem Augenblick, da ich in der dicken Stickluft ohnmächtig umsank, strauchelte und fiel er über die ausgestreckten Gliedmaßen eines mächtigen Körpers und ich hörte ihn gerade noch beim Hinfallen ausrufen, »Unser edler Beruf ist gerechtfertigt. Hier ist Ihr Elefant.« Ich wurde in das Büro hinaufgetragen und mit Carbolsäure wieder zum Bewusstsein gebracht. Die ganze Detektivmannschaft schwärmte herein und es folgte eine Siegesfeier, wie ich noch keine erlebt hatte. Die Reporter wurden geholt, der Champagner floss in Strömen, Toaste wurden ausgebracht, die Händedrücke und Beglückwünschungen waren enthusiastisch und wollten kein Ende nehmen. Der Chef war natürlich der Held des Tages und sein Glück war so vollständig und es war mit so viel Ausdauer, Würde und Bravour verdient worden, dass es mich beglückte, Zeuge desselben zu sein, obgleich ich dastand als ein heimatloser Bettler, denn mein unschätzbarer Schutzbefohlener war tot und ich meiner Stellung im Dienste meines Vaterlandes verlustig, weil ich unmöglich den üblen Schein, als habe ich das in mich gesetzte hohe Vertrauen durch eine sorglose Ausführung meines Auftrags getäuscht, von mir abzuwenden vermochte. Manches beredte Auge bezeugte seine hohe Bewunderung für den Chef und manches Detektivs Stimme murmelte, »Seht ihn an, den König der Profession. Gebt ihm nur die Spur von einer Spur und es bleibt nichts vor ihm verborgen.« Die Teilung der 50.000 Dollars machte viel Vergnügen. Als sie vollzogen war, hielt der Chef, während er seinen Anteil in die Tasche steckte, eine kleine Rede, in der er sagte, »Genießt das Geld, denn ihr habt es verdient und mehr als das. Ihr habt unserem schönen Berufe unsterblichen Ruhm erworben.« Ein Telegramm langte an folgenden Inhalts. Monroe, Michigan, 10 nachmittags. Zum ersten Mal seit 3 Wochen erreichte ich eben ein Telegrafenamt, folgte jenen Fußstapfen zu Pferde durch die Wälder, etwa 200 Meilen bis hierher. Sie werden täglich stärker, größer und frischer. Quälen Sie sich nicht unnötig ab. Ehe 8 Tage verflossen sind, habe ich den Elefanten. Auf mein Wort. Dali, Detective. Der Chef brachte 3 Hochrufe aus auf Dali. Einen der feinsten Köpfe unter der Mannschaft, in welche sämtliche Anwesende begeistert einstimmten. Dann ließ er an Dali telegrafieren, er möge heimkehren und seinen Anteil an der Belohnung in Empfang nehmen. So endete jene wunderbare Episode von dem gestohlenen Elefanten. Die Zeitungen waren am nächsten Tage wieder voll Anerkennung, mit einer nichtssagenden Ausnahme. Ein Blatt schrieb nämlich, »Groß ist der Detektiv«. Er mag im Auffinden eines kleinen Gegenstandes, wie es ein verlorener Elefant ist, ein wenig langsam sein. Er mag ihn 3 Wochen lang den ganzen Tag verfolgen und des Nachts neben seinem verwesenden Kadaver schlafen. Aber er wird ihn endlich finden, sobald er nur den Mann, der den Elefanten verloren hat, dahin bringt, ihm den Platz zu zeigen. Der arme Hassan war auf ewig für mich verloren. Die Böllerschüsse hatten ihn tödlich verwundet. Er war im Nebel an jenen düsteren Platz gekrochen und dort, umgeben von seinen Feinden und fortwährend in Gefahr entdeckt zu werden, war er dahingeschwunden vor Hunger und Leiden, bis der Tod ihn erlöste. Der Kompromiss kostete mich 100.000 Dollars. Meine Auslagen für die Detectives betrugen weitere 42.000 Dollars. Ich bewarb mich nie wieder um eine Anstellung im Dienste meiner Regierung. Ich bin ein ruinierter Mann und ein unstäter Wanderer auf Erden. Aber meine Bewunderung für jenen Mann, den ich für den größten Geheimpolizisten halte, welchen die Welt hervorgebracht hat, bleibt unvermindert bis auf diesen Tag und wird so bleiben bis an mein seliges Ende. Anmerkung in Klammern: Der Verleger kann nicht umhin, zur Ehrenrettung der Geheimpolizisten auf die genialen Taten derselben, wie sie in den Kriminal- und Detektivromanen von Green, Hawthorne, Lynch und Doyle zum glänzenden Ausdruck kommen, zu verweisen. Ende der Anmerkung in Klammern. Ende von Abschnitt 21.